Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today we quickly go to the message that the Lord gave me. The Lord gave me this for today. Amen. Heute gehen wir in die Botschaft, die der Herr mir gegeben hat für heute. He is the one always giving me the message. I Denn preach here. Er ist derjenige, der mir immer die Botschaft gibt, die hier gepredigt wird in dieser Gemeinde. And today's message is having religion is not having Christ. Und heute geht es darum, dass Religion zu haben bedeutet nicht Jesus Christus zu haben. Das sind die Luftballons, keine Angst. Praise the Lord. Halleluja. Having religion is not having Jesus Christ. Religion zu haben bedeutet nicht Jesus Christus zu haben. Because Jesus Christ is not a religious man. Weil Jesus Christus war kein religiöser Mensch. He hates religion. Er hat Religion sogar gehasst. People embrace religion and never embrace Jesus Christ. Weil Leute akzeptieren Religion, aber kennen Jesus Christus nicht. If you embrace Christ, you will never leave him. Wenn wir Jesus Christus akzeptieren, werden wir ihn niemals verlassen. Wir werden ihn genießen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He gave me this message for us today. Er gab mir diese Botschaft für uns heute. Just like he always gives me the message for the ministry here. Wie er mir immer die Botschaften gibt für diese Gemeinde. In this ministry we preach Christ. In dieser Gemeinde predigen wir über Jesus Christus. It's not about any person, it's not about me. Es geht nicht um irgendeine Person oder um mich. I don't have anything to do in it. Ich habe nichts damit zu tun. He gave me what to say. Er gab mir, was ich sagen soll. What I say here, I don't even know them myself. Was er mir hier sagt, das weiß ich selber noch nicht mal. The Lord speak always. Der Herr spricht ständig. That we don't hear his voice. Aber wir hören seine Stimme nicht. Because we are so busy. Weil wir so beschäftigt sind. Amen. Amen. Again, we preach Christ here. Wir predigen Jesus Christus hier. Let us go to 2 Corinthians. Paul said the same thing. 2 Korinther 4, 5. Praise the Lord. Halleluja. Dort drüben in der Ecke ist die französische Übersetzung, deswegen spricht der Herr da hinten auch weiter. 2 Korinther. Paul said the same thing. Da sagt Paulus das Gleiche. 2 Korinther 4, Vers 5. Who can help us to read it? Wer kann uns helfen, das vorzulesen? Open it and go there, please. 2 Korinther 4, Vers 5. 2 Korinther 4, 5. Are we there, please? Please, can somebody help? Ja, können einige nach vorne kommen vielleicht? Tania, please, can you come here and ja. Maybe you help vielleicht dazwischen our brothers and sisters here? We want them to really understand it. Ja. Amen. Mm-hmm. Papa, you will shift to that side so mm-hmm. that Tania will sit with them. Ja. Yeah, sit there. Ja, oder arbeitet mit Seiten, genau, das ist auch gut. Zweiter Korinther 4, Vers 5. Can somebody help us to read it? Kann uns jemand helfen, das vorzulesen? Can a sister? Can you help us, sir? Please, can you help us? Please, 4, 5. 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Praise the Lord. Halleluja. You know, Paul said the same thing here. Paulus hat das Gleiche hier gesagt. He said, for we preach not ourselves. Er sagt, wir predigen nicht uns selbst. But Christ Jesus. Aber Christus, Jesus, den Herrn. And ourselves, your servants. For Jesus' sake. Amen. Amen. We preach not ourselves, but Christ Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus. And who is Christ? Aber wer ist Christus? Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. We preach the truth. Wir predigen die Wahrheit. Amen. Amen. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. What Christ called the truth. Das, was Christus die Wahrheit nennt. And not what your church called the Und nicht, was deine Gemeinde die Wahrheit nennt. We all have different churches. Wir alle gehören vielleicht zu verschiedenen Kirchen, Gemeinden, zu denen wir regelmäßig hingehen oder vielleicht spontan. What your church called the truth can never save you. Aber das, was deine Gemeinde Wahrheit nennt, kann dich nicht retten. It is only what Jesus called the truth. Es geht um das, that is salvation. Was Jesus Christus Wahrheit nennt. Das ist Rettung, Errettung. What you call the truth can never save you. Was wir die Wahrheit nennen, it is of Christ. Kann uns nicht erretten, wenn es nicht von Jesus Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. We know man hates the truth. Wir wissen, dass Menschen Wahrheit hassen. Amen. Amen. And they hate those that preach the truth. Und sie hassen auch die Menschen, die Wahrheit predigen. People hate me. Leute hassen mich. I'm not surprised because they hate Jesus. Aber das wundert mich nicht, weil sie auch Jesus gehasst haben. If you love Jesus, you will love me. Aber wenn du Jesus liebst, wirst du auch mich lieben können. Because there is not, you know, no one can separate Jesus from me. Weil niemand kann Jesus von mich trennen. Amen. Amen. He lives inside me. Weil lebt in mir. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Don't turn us to be your enemy because we preach Christ. Lass nicht zu, dass wir zu deinen Feinden werden, weil wir Jesus Christus predigen. Amen. Amen. We are not your enemy. Wir sind nicht deine Feinde. Wir lieben dich. We want you to be saved. Wir wollen, dass du errettet bist. We want you to be with Jesus Christ when he comes. Wir wollen, dass du bei Jesus Christus bist, auch wenn er zurückkommt. He is coming. He must surely come. He is not a man that should lie. Denn er wird zurückkommen. Er ist kein Mensch, der lügt. Amen. Amen. It's either you are still here or you die here. When you die, you go and meet him. Und entweder wirst du seine Wiederkehr hier auf Erden erleben oder wenn du stirbst, wirst du vor ihm stehen. Amen. Amen. In Galatians 4, Vers 16. In Galater 4, Vers 16. Galatians 4. Galater 4, Vers 16. Look at what this same Paul said. Vers 16. Galatians 4, Vers 16. Galater 4, Vers 16. Amen. Amen. Seite 847. Seite 847, Vers 16. He said, "Am I therefore become your enemy because I tell you the truth?" Da lesen wir: Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Amen. Amen. Look at it again. Schaut euch das nochmal an. We are not your enemy. Wir sind nicht eure Feinde. We don't hate people, we hate Satan. Wir hassen nicht Menschen, wir hassen den Teufel. Amen. Amen. Because we know him. Weil wir ihn kennen. That he have his ministry, that is to steal, kill and destroy. Weil seine Aufgabe hat, zu töten, stehlen und zu zerstören. Paul said, "Am I therefore become your enemy? Because I tell you the truth." Paulus hat ganz klar gesagt: Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Telling you the truth is love and not hate. Einem die Wahrheit zu sagen ist Liebe und nicht Hass. For your son to tell you the truth is love and not hate. Dass dein Sohn dir die Wahrheit gibt, das ist Liebe und nicht Hass. For your daughter to tell you the truth is not hate. Dass deine Tochter dir die Wahrheit sagt, ist nicht Hass, sondern Liebe. Jesus said the same thing in John 8. Und Jesus sagt das gleiche in Johannes 8. Jesus said the same thing. Da sagt Jesus das gleiche. Johannes 8. Praise the Lord. Halleluja. John 8, verse Johannes 8, verse 38. 38. Johannes 8, Vers 38. From verse 37, sorry. Achso, Vers 37. Look at it. He was talking to the religious people. Johannes 8, Vers 37. Are we there, please? Seite? Johannes 7 haben wir schon. 774. Seite 774. John 8 from verse 37. Johannes 8, 37. Amen. Amen. Jesus is the one speaking here. Da spricht Jesus. He said, I know that you are Abraham's seed. But you seek to kill me because my word had no place in you. Ja. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Amen. Amen. You seek to kill me. Ihr sucht mich zu töten, sagt Jesus hier. Amen. Amen. In Vers 38. In Vers 38. He said, I speak that which I have seen with my father. And you do that which you have seen with your father. Da sagt Jesus, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr bei eurem Vater gesehen habt. God is not everybody's father. Gott ist nicht jedermanns Vater. You choose him to be your father. Wir entscheiden uns, dass er unser Vater wird. It is only through Christ he is your father. Nur durch Jesus Christus haben wir Gott zum Vater. Amen. God is the creator. He created everything. Gott ist Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist Schöpfer von allem. He even created death. Er hat sogar den Tod erschaffen. Amen. Amen. He created even Lucifer. Er hat selbst den Engel Lucifer erschaffen, der dann zum Satan wurde, weil er gefallen ist. He created everything. Er hat alles erschaffen. Satan is never a creator. Aber der Satan ist kein Schöpfer. He only take what God created and pollute it and turn it to evil. Er nimmt nur das, was Gott erschaffen hat und verdreht es oder verunreinigt es. Amen. Amen. Here Jesus is telling the religious people that his father and their father are not the same. They have different fathers. Hier sagt Jesus zu den religiösen Menschen, mein Vater und euer Vater ist nicht gleich. Look at from verse 39. Wenn wir zu Vers 39 gehen. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Amen. In 39 lesen wir, sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Vers 40. Vers 40. But now you seek to kill me, a man that has told you the truth. Can you see how man, how they hear the truth? Nun aber sucht ihr mich zu töten, Vers 40. They love lies. Ein Mensch, der euch die Wahrheit gesagt hat. Und hier sehen wir wieder, wie sehr der Mensch die Wahrheit hasst und die Liebe lügt. Die Lüge liebt, genau. But now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of. Of God. This did not Abraham. Amen. And in verse 41 he said, you do the deeds of your father. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Jesus said unto them. Vers 42, ihr könnt einfach mitlesen, während wir auf Englisch sprechen. If God were your father, you would love me. If you really have Jesus Christ, you will love me. Wenn ihr Jesus Christus wirklich habt, dann würdet ihr mich lieben. If you are really hungry of the truth, wenn du wirklich hungrig bist nach der Wahrheit, wirst du diese Gemeinde lieben. And pray for this ministry. Und für diese Gemeinde beten. Amen. Amen. If you really know Jesus Christ, wenn wir Jesus Christus wirklich kennen, hungry of the truth, hungry of und Jesus hungrig Christ, sind nach der Wahrheit, hungrig sind nach Jesus. About religion. Ich spreche nicht von Religion. Amen. Amen. We will talk about religion because Jesus Christ is you know, his kingdom is not a religious kingdom. Wir werden auch über Religion sprechen, weil das Königreich von Jesus Christus ist keine Religion. Amen. I don't have a religion. Ich habe keine Religion. I have Jesus. Ich habe Jesus Christus. If you see war everywhere today, it's all about religion. Wenn wir uns die Kriege anschauen, es geht immer um Religionskriege oft. Amen. Everywhere is religion. Überall herrscht Religion. They never embrace Christ. Aber sie akzeptieren Jesus Christus nicht. You know what surprised me most is the Christians. Und was mich am meisten verwundert, sind die Christen. Amen. From verse 42. Let us quickly read it, then go further. 42. Jesus said unto them, if you were Abraham's father, If God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. You know, here Jesus said, God, his father sent him. Hier sagt Jesus, sein Vater hat ihn gesandt. Put something here. Hold here and go to John 20. Wir gehen kurz zu Johannes 20. We're coming back here. Wir John gehen gleich nochmal zurück. Johannes 20. Go to John 20, please. John 20. And Johannes look at what 20. Jesus said to us there. Da können wir uns auch nochmal anschauen, was Jesus zu uns sagt. Johannes 20, Vers 21. Are we there, please? Vers 21. Amen. Amen. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send you. Auf welche Seite ist das? Vers 21. 785, Johannes 20, Vers 21. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. As my father has sent me, so I sent you. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Back to John 8 again, please. Dann gehen wir zurück wieder zu Johannes 8. Then verse 42 again. Johannes 8, Vers 42. Amen. Amen. Jesus said unto them. 42. Ein Moment. Johannes 8, Vers 42. Ja. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Jesus said unto them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. We just read John 20, verse 21. Wir haben gerade Johannes 20, 21 gelesen. Where Jesus said, as his father sent him, so also he sent you and me. Wo Jesus sagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. If you look at Jesus, it was all about his father. Wenn wir uns Jesus anschauen, ging es ihm immer um seinen Vater. And for us, it should be about Jesus Christ. Uns soll es immer um Jesus gehen. Amen. Amen. Verse 43, he said, why do you not understand my speech, even because you cannot hear my word? In Vers 43 lesen wir, Johannes 8, Vers 43, warum versteht ihr meine Rede nicht, weil ihr mein Wort nicht hören könnt? Look at verse 44, very interesting. 44? Amen. Amen. Can somebody help us to read this? Susie, can you help us to read verse 44? Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Praise the Lord. Hallelujah. He said, you are of your father, the devil. He's talking to the religious people. Er spricht hier ganz klar zu den religiösen Menschen. Amen. If it is not all about Christ for you, your father is the devil. Wenn es hier nicht um Jesus Christus geht, ist dein Vater der Teufel. Yeah. Amen. Amen. Is it that Christ or Satan? Entweder ist es Jesus Christus oder der Satan, weil es gibt nur zwei Mächte hier auf Erden. Es gibt kein Zwischending. You are of your father, the devil. And the laws of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Who is your father? Wer ist unser Vater? Is Christ your father? Ist Christus dein Vater? Or Satan is your father? Oder Satan? It is only through Christ that your father is the only true God. Nur durch Jesus Christus, nur durch sein Blut haben wir den wahren Vater. Without Christ, your father is the devil. Aber ohne Christus haben wir den Teufel zum Vater. You don't need to know no to Jesus is yes to Satan. Weil wenn wir Nein sagen zu Jesus, wenn wir Nein sagen zur Wahrheit, sagen wir Ja zur Lüge. Und der Lügner ist der Satan. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here also help us to know that we don't have the same father. Hier zeigt uns auch, dass wir nicht den gleichen Vater haben. Amen. Amen. You know, I go outside, I preach to people. Ich gehe raus und predige, also wenn ich draußen bin, predige ich auch zu Leuten. And you know, they tell me, you know, for example, the Muslim, or, you know, they just tell me we have the same father. I say no. Und, to help them to know, to understand. Und wenn ich dann auf Muslimen treffe oder andere Leute aus einer anderen Religion, dann sage ich ihnen mal ganz klar, wir haben nicht den gleichen Vater, tut mir leid. We have, you know, it's only through Jesus Christ. Nur durch Jesus Christus. Johannes 14. Johannes 14. Weil Jesus hat es gesagt. Johannes 14. Amen. Amen. Is it that Jesus is a liar or we believe him? Entweder ist Jesus ein Lügner oder wir glauben ihm alles. Is it that he's a liar or we believe him? Entweder ist er ein Lügner oder wir glauben ihm alles. Because it's everything he wrote here we are talking about right now. Denn wir sprechen hier über alles, was er gesagt hat. Look at John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Amen. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Amen. No man cometh unto the Father but by me. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Amen. No one come to the Niemand Father except kommt me. Zum Vater, nur durch mich, sagt Only Jesus. Me. Nur durch mich, If sagt you Jesus. Go through another way, you are going to miss somebody but Satan. Wenn wir einen anderen Weg einschlagen, werden wir in einer Sackgasse enden. Und da werden wir den Satan treffen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, I am the way to the Father. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. I am the only truth. Er sagt, ich bin die einzige Wahrheit. He did not say, I am a truth. Er sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, sondern die einzige It Wahrheit. There is no other truth. Das heißt, es gibt keine andere Wahrheit. He said, I am the way, er sagt, not ich bin a way. Der Weg, der einzige Weg, nicht ein Weg von vielen. He did not say there are many ways. Er hat gesagt, es gibt He viele said, Wege. I am the way. Sondern er sagt, ich bin der einzige Weg. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Okay. Halleluja. Okay. Jesus macht seine Absolutität. Ja? Ganz klar macht er die, genau. No man cometh unto the Father. He said, but by me. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur durch mich. It's not through Muhammad. It's not through Muhammad. Not through Pope. Not nicht durch den Papst. Not through. It's not even through me. Und nicht mal durch Menschen wie ich. Not through people. Nicht durch Menschen. Not through Mary. Nicht durch Maria. But through Jesus. Durch Jesus Christus alleine. It's only through Christ you are saved. Denn nur durch Jesus Christus sind wir errettet. His blood is not a natural blood. Denn sein Blut ist kein natürliches Blut. Es ist Gottes Blut. Amen. A drop of his blood is greater than all the blood out of everybody put together in this world. Und ein Tropfen von seinem Blut ist mehr als genug. Es ist mehr wert als jedes andere Blut. Und er hat es vergossen für uns. And that's why his blood is able to save us. Und deswegen war sein Blut in der Lage, uns alle zu retten. God's blood. Gottes Blut. And not man's blood. Und nicht das Blut von Menschen. And that's why, you know, Easter is very important. Deswegen ist Ostern sehr wichtig. Celebrating Christ's blood. Da feiern wir das Blut von Jesus Christus, dass yeah, er, he paid the price. Wo er sein Blut vergossen hat, den Preis bezahlt hat für Amen. Uns. Amen. To save us. Um uns zu retten. Adam lost everything. Adam hat alles verloren. He lost everything. Hat alles verloren. He gave everything to Satan. Hat alles der Schlange übergeben, den Satan Amen. Übergeben. God created Adam and gave everything to Adam. Gott hat Adam erschaffen und hat ihm alles geschenkt, den Garten alles. But Adam and Eve, they gave everything to Satan. When Aber they disobeyed God, they Adam und Eva haben ihre Autorität, das Geschenk Gottes, dem Satan übergeben, als sie dem Herrn missachtet haben und auf die Schlange gehört haben. Since then, the world, everything has been polluted. Und seitdem ist die Welt in einem Chaos. There is nothing good in world. In der Welt finden wir nichts Gutes There mehr. Is nothing good in man. Es gibt nichts Gutes There in Menschen. Is no man good. Es gibt keinen Menschen, der gut ist. And that's why your good can never save you. Deswegen kann deine Gutmütigkeit dich nicht retten. You better depend on what Jesus did. Wir müssen uns demütigen und uns auf das verlassen, was you Jesus know, getan hat. People want to believe in karma. You know, people talk about karma. Weil Leute glauben an Karma. We don't believe in karma, we believe on Christ. Aber wir glauben nicht an Karma, wir glauben an Jesus Christus. Amen. Amen. Believe in karma is satanic, it's demonic. Weil an Karma zu glauben, das ist teuflisch. Amen. Amen. It is only Christ that is salvation, that is a savior. Denn nur Jesus Christus ist Errettung und ist Retter. Praise the Lord. Halleluja. You know, I always say true God, true God, true God, true. Der wahre the God, real God. Der wahrhaftige Gott. Because there is a God that is not the true God. Weil es gibt einen Gott, der nicht der wahrhaftige, es gibt viele Götter, die nicht richtig sind. Amen. Amen. And the Bible call it the God of this world. Und die Bibel nennt es der Gott dieser Welt. Die Götter dieser Welt sind falsche Götter. He is the same that deceived Eve. Und es ist auch der gleiche, der Eva verführt hat. 2. Korinther 2. Korinther 4:4. Please, we have the message in internet. We always have it everywhere, so that people can go home and listen to it. Die Botschaft wird immer wieder aufgenommen von uns und auch immer hochgeladen auf unserer Internetseite, damit man sich das auch noch mal in Ruhe anhören kann. 2. Korinther 4, Vers 4. He said, "In whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious Gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Praise the Lord. Halleluja. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Praise the Lord. Halleluja. The God of this world. Der Gott dieser Welt. It's not the true God. Ist nicht der wahrhaftige Gott. Satan. Aber der Teufel. Is the destroyer. Er ist ein Zerstörer. He has his ministry. Er hat seine Aufgabe, sein Dienst ist es zu töten, zu stehlen und zu zerstören. It is not the true God that still kill and destroy. Nicht der wahrhaftige Gott tötet, steht und zerstört. It is Satan that is stealing, es ist der Satan, der Menschen tötet, Menschen zerstört und von Menschen Why? Stiehlt. Because we refuse to accept Jesus Christ. Und er kommt damit gut durch, weil wir uns gegen Jesus entscheiden. If you say no to Jesus, it's automatic yes to Satan. Weil wenn wir Nein sagen zu Jesus, sagen wir Ja zum Satan. The only truth Die einzige is Wahrheit ist Jesus Christus. We just read John 14, verse 6. Wir haben gerade Johannes 14, Vers 6 gelesen. Yeah, he said, I am the way, and wo not er sagt, way. Ich bin der einzige Weg und nicht eine Art von vielen. I am the truth and not a ich bin die Wahrheit und nicht eine Wahrheit von vielen. I am the life. Ich bin das alive. Leben und nicht ein Leben. It means if Leben. Without me, you don't have life. Das heißt, ohne Jesus haben wir kein Leben. Without Jesus Christ, you are a dead man. Das heißt, ohne Jesus sind wir tote Menschen. You can't be walking about. Wir laufen vielleicht rum, but you are dead. Aber wir sind tot ohne It's das in Leben. The Bible. Everything they are here. Please. Und alles, was wir sagen, ist in der Bibel. Amen. Amen. He taught Adam. Er hat zu Adam in Genesis. Gesagt, in 1. Mose. If you eat the fruit, I will make sure you die. Let er hat gesagt, wenn ihr von der Genesis. Frucht isst, werdet ihr gewisslich sterben. 1. Mose. Halleluja. 1. Mose. Here we help you to know that it's not Satan that created death. Damit wir sehen, woher der Tod herkommt und dass Genesis. Nicht der Satan den Tod erschaffen hat. 1. Mose. Dann Opa. Praise the Lord. Halleluja. Das ist das erste Buch in der Gemeinde, in der Bibel. Genesis 1. Mose. 16 and 17. 1. Mose 2, 16 und 17. Amen. He said, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Und Gott der Herr, 1. Mose 2, 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. 17. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. God said, the day you eat it, you will surely die. Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem ihr davon isst, werdet ihr sterben. Amen. Amen. And Adam died the day he ate it. Und Adam ist gestorben an dem Tag, als er gegessen hat. Aber er war immer noch he am still Leben. Many years. Er hat viele Jahre noch gelebt hier auf Erden, obwohl er tot war. Dead man living on earth. Er war ein toter Mensch, aber er war immer noch lebendig. Wieso? Because the Spirit of God left him. Weil der Geist Gottes ihn verlassen hat. He was now having the Spirit of Satan. Er hatte dann den Geist des Satans living inside him. Der in ihm gelebt hat. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Without Christ, you are a dead man. Ohne Jesus Christus sind wir tote Menschen. John 3:36. Johannes 3. Go to John 3:36. Johannes 3. Please, this is opportunity for you, especially those of you that have never been here. Please receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Das ist auf jeden Fall eine Gelegenheit, Jesus Christus als euren Herrn und Retter zu akzeptieren, besonders die Leute, die tomorrow noch nicht hier might waren. Be too late. Weil morgen ist es vielleicht schon zu spät. The Lord will show you this very moment. Weil der Herr wird dir diesen Moment zeigen. Why did you reject me? Why Wieso did you hast du dieses Angebot auf dem Silbertablett nicht angenommen? Amen. Allow him to save you. Lass zu, dass er dich rettet. Hell is real, heaven is real. Denn die Hölle ist ein echter Ort und der Himmel ist auch ein echter Ort. If you believe it or not, it doesn't Ob wir das glauben oder nicht, es ist eine Tatsache. Without Jesus Christ, people will go to hell. Ohne Jesus Christus werden Menschen in die Hölle gehen. Amen. Amen. John 3, verse 36. Johannes 3, Vers 36. Look at it here. Amen. He that believeth on the Son had everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. But the wrath of God abided on him. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. The same is John 5, Vers 40. Das lesen wir, sollen wir dahin? Yes, okay. Das lesen wir auch in Johannes 5, Vers 40. Johannes 5, Vers 40. Look at what Jesus said here. Kann jemand einmal die Seitenzahl sagen? Falls? Sehr schön, danke. Johannes 5, Vers 40. Vers 40. And you will not come to me, that you might have life. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. That you have life. Damit ihr das Leben habt. It's only through Christ you have life. Nur durch Christus haben wir Leben. Also in John 10:10, we will not go there. Auch in Johannes 10:10. And Jesus talks about the devil. Da spricht Jesus über den Satan. He said he came. The thief came not but to steal, kill and destroy. But I am here to give you life. We should go there. Okay, because of time. Praise the Lord. Hallelujah. Please go to John 10. Johannes 10. Praise the Lord. Hallelujah. John 10:10. It's everywhere. 775. Johannes 10:10. Amen. He said, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, es im Überfluss haben. Amen. You know, Satan took our life. Der Satan hat unser Leben genommen. When Adam and Eve fell. Als Adam und Eva gefallen sind. And we thank God for Jesus. Aber wir danken Gott für Jesus, that brought back our life. Der unser Leben zurückgewonnen we are hat. Back to Christ. Wir sind wieder zurück zu Christus. We are back to our Father. Wir sind wieder zurück bei unserem Vater. Amen. What Satan stole from us have been taken away from Was him. Der Satan von uns genommen hat, wurde ihm wieder weggenommen durch Jesus. Go to Colossians 2 and see. Kolosser 2. Colossians 2. Kolosser 2. Praise the Lord. Halleluja. Kolosser 2. You know Jesus will die for you if you like it or not. 856. Okay, Seite 856. Jesus ist für dich gestorben, ob dir das gefällt oder nicht. If you receive him or not, ob du es akzeptierst oder nicht, er ist für dich gestorben. You have the right to say no to him. Aber du hast das Recht, ja oder nein zu diesem Opfer you know, zu sagen. Lucifer had the right to rebel against him in heaven. Genauso als der Satan noch ein Engel war und im Himmel war mit Gott, hatte er das Recht, hatte er die freie Wahl, gegen Gott zu rebellieren. We'll go to Revelation 12 later. Und das werden wir auch in Offenbarung gleich lesen. And see how Satan left heaven. Und wir sehen, wie der Satan, wie Engel Lucifer vom Himmel verbannt wurde. Vers 13. Vers 13. Kolosser 2, Vers 13. And been dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which were contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Kolosser 2, Vers 13. Vers 15, okay. Mm-hmm. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He defeated Satan. Kolosser 2, it's over with him. 14, lesen wir, dass Jesus den Satan besiegt hat. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Amen. What he did for us is greater than having a house, a car. Was er für uns getan hat, ist größer als ein Haus zu besitzen oder ein Auto zu besitzen. Money put together in this world. Größer als jedes Vermögen. He made us to become the true Christ. Er hat uns adoptiert in seine göttliche königliche Familie. Er hat uns zurückerobert. Amen. Wir waren raus. Satan was in charge of everything. Und der Satan war in Kontrolle von unserem Leben. But now we thank God for Jesus. Aber wir danken Gott für Jesus. Who came to save us. Der gekommen ist, um uns zu retten. Amen. Amen. And defeated Satan. Und er hat den Satan sogar besiegt. When those 3 days that he left. Als er those 3 days before in diesen 3 Tagen, als er. He went to Satan. Bevor er auferstanden ist, ist er zum Satan gegangen und hat ihm diese Macht wieder weggenommen, die er gewonnen hatte, als Adam ihm sie übergeben hat. In diesen 3 Tagen, wo er tot war. He took all the power and the authority from him. Er hatte alle Macht und alle Autorität vom Satan gewonnen. And that's why if you come to Jesus, he will give you that power and authority. Und deswegen, wenn wir zu Jesus zurückkommen, dann gibt er uns diese Kraft und Autorität zurück. Satan will not have anything to do in und der Satan wird keinen, wird sich die Zähne an dir ausbeißen. But if you say no to Jesus, aber wenn wir Nein sagen zu Jesus, Satan will control your life. Wird der Satan unser Leben kontrollieren. He will control your children's life. Er wird das Leben unserer Kinder kontrollieren. You know, if you don't have any choice. Weil wir keine Wahl haben, weil wir Fleisch you sind. Say no to Jesus, it's automatic yes to Satan. Weil wenn wir Nein sagen zu Jesus, sagen wir Ja zum Satan. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I just said that I don't have any religion. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich keine Religion habe. You know, some of you will say also that you don't have any religion. Und andere würden auch sagen, ja, ich habe auch keine Religion. But the question is, do you have Jesus Christ? Aber die Frage ist, hast du Jesus Christus? It's not about saying no to religion. Es geht nicht darum, Nein zu Religion einfach zu sagen. It is about saying yes to Jesus Christ. Sondern es ist Ja zu Jesus Christus sagen. Darum geht es. Will you allow him to be your Lord and your Savior? Lassen wir zu, dass er unser persönlicher Herr und Retter ist. Again, the question is, do you have Christ? Die Frage ist, as your Lord and your Savior? Hast du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter? If not, you will go to hell. Weil sonst gehen wir in die Hölle. Amen. Dort, wo Jesus eben nicht ist. I will quickly go to what he gave me to give you. Amen. Amen. Ich werde noch mal jetzt kurz durch die Dinge gehen, die er mir gegeben hat für heute. If you believe or not, there is hell. Wenn and wir glauben heaven. Oder nicht, es gibt Himmel und Hölle. People don't like it. Aber Leuten gefällt das nicht. Amen. They don't want to believe it. Leute wollen das nicht glauben. You know what it means. It means Satan is so successful in your life. Aber das heißt, der Satan macht spielt sein Spiel gut, weil wenn er dich dazu bringt, nicht zu glauben, dass es eine Konsequenz für dein Handeln gibt, dann wirst du weiterhin dein Handeln durchziehen. Amen. Amen. You know, it's like there's fire. Es ist so, wie als ob es Feuer gibt. Amen. There's fire. Wenn es ein Feuer gibt. Believe or not, ob du glaubst oder nicht, es brennt. And if you put your finger inside, it burn you. Und wenn du deinen Finger not, in diese Flamme steckst, wird es wehtun. Ob du das glaubst, ob du an Feuer glaubst oder nicht. So also, there is hell, there is heaven. Und genauso ist auch, gibt es auch den Himmel und die Hölle. You chose where to go. Und wir dürfen entscheiden, wohin wir gehen. Is it Christ? Gehen wir zu Christus? Oh, we say no to Oder sagen wir Nein zu ihm? He said, you choose. Wir entscheiden. Go to Deuteronomy 30. 5. Mose 30. Das ist im Alten Testament. Praise the Lord. 5. Mose Amen. 30, Altes Testament. Deuteronomy 30, verse 19. 5. Mose 30. I will quickly go through them and we'll close. Amen. Vers 19. 5. Mose 30, 19. Achso, 165. Deuteronomy 30. 5. Mose 30. Vers 19. 5. Mose 30, Vers 19. Jesus love you. Jesus liebt dich. Please come to him. Kommt bitte zu ihm. Amen. Amen. We are begging you to come Wir betteln euch an. It's not about this church. Es geht nicht um diese Gemeinde. It's not about this ministry. Es geht nicht um diese Gemeinde. It's about Jesus Christ is real. Es geht darum, dass Jesus wahrhaftig ist. And Satan is real. Und der Teufel ist auch echt. Heaven is real. Der Himmel hell ist real. Echt und die Hölle ist auch ein echter Ort. You are going to choose where to go. Ihr werdet entscheiden müssen, wohin ihr geht. On that day, you will not say you did not hear about Jesus. Und wenn du vor dieser Entscheidung, wenn du dann vor dieser Konsequenz stehst, wirst du nicht sagen können, ich habe noch nie von Jesus gehört. You know what? That you are a sinner does not, you know, it's not your fault that you are a sinner. Und it's not your fault. Es ist wichtig auch nochmal zu erwähnen, dass es ist nicht deine Schuld, dass du ein Sünder bist. Amen. Amen. That you still like, kill or do, you know, there are a lot of things we do. Amen. It is not our fault. We inherit it from Adam. Dass wir stehlen, lügen, lästern oder Leuten etwas nicht gönnen, das ist nicht unsere Schuld. Das haben wir von Adam geerbt. Amen. Amen. But rejecting Christ is your fault. Aber das, was jetzt unsere Schuld ist, wo der Ball auf unserer Seite liegt, ist Jesus Christus zu verweigern. And that's why God is not going to ask you on that day, did you lie, did you steal? Deswegen, wenn du vor Gott stehst, wird er nicht sagen, hast du gelogen, hast du gestohlen, hast du gelästert, was hast du gemacht? Das wird Because er nicht he knows that it's not your fault that you still lie and kill. Weil er weiß, es ist nicht deine Schuld, dass du diese Sachen machst. Amen. Amen. But your fault is you reject Jesus Christ. Aber deine Schuld ist es, dass du die Lösung dieser Sünde, dass du dieses Rettungsboot, was Jesus Christus ist, nicht angenommen hast. You cannot save yourself. You need a savior. Du kannst dich selbst nicht retten mit deinen eigenen Werken. Du brauchst einen Retter. That you are so good does not mean you are saved. Dass du ein guter Mensch bist, heißt nicht, dass du errettet bist. You cannot save yourself. Du kannst dich selbst nicht erretten. You need a savior. Du brauchst einen Retter. And that is Jesus Und dieser Retter ist Jesus Christus. Amen. Allow him to come into your Lass life. Zu, dass er in dein Leben kommt. Receive him as your Lord and your Akzeptiere savior. Ihn als deinen Herrn und Retter. He said, you are to choose. Look Wir at müssen it. Uns entscheiden. Vers 19. 5. Mose 30, Vers 19. Welche Seite ist das? 30, Vers 19. Da waren wir gerade. Okay. Nein. Amen. Amen. I call heaven and earth to record this day against you. I have set before you life and death, blessing and cursing. Uh-huh. Therefore choose life, that both thou and your seed may live. Yes. 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. It's not only you, you and your seed. Und das geht nicht nur für dich. Diese Entscheidung triffst du nicht nur für dich alleine, sondern auch für deine Kinder. If you choose Jesus Christ, you will be able to bring your children to Christ. Wirst du auch in der Lage sein, deinen Kindern Jesus mitzugeben. Amen. Amen. You know, God did not create hell for man. Gott hat die Hölle nicht erschaffen für Menschen. Actually, created it for Satan and his angels. Die Hölle wurde erschaffen für den Satan und seine Dämonen. Go to Matthew 25, verse 41. Matthäus 25. Matthäus 25, vers 41. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus Amen. 25. Matthew 25, verse 41. 41. 714, Seite 714. Amen. Matthäus 25, Vers 41. Then shall he say unto them on the left hand, Depart from me, you cursed, forever. for everlasting fire. You cast into everlasting fire. Prepare for the devil and his angels. Dann wird er euch, Matthäus 25, 41, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Hell, God did not prepare hell for man. Gott hat die Hölle nicht erschaffen für Menschen. He prepared it for the devil and his angels. Er hat sie erschaffen für den Teufel und seine Engel. You know, people want to say, why did God not kill the devil? So that everything will be good. Leute fragen sich, weshalb hat eigentlich Gott einfach den Teufel nicht getötet, damit alles wieder gut wird? God did not create Lucifer to die. Aber Gott hat den Engel Lucifer unsterblich gemacht. The angels, he did not create the angels to die. Engel können nicht sterben, weil sie Geist sind. Spirits never die. Geister sterben nicht. And that's why you are not going to die. Deswegen werden auch Menschen nicht sterben. You are your spirit. Denn du bist dein Geist. And you are going to live forever. Und du wirst für immer leben. It's going to be heaven or in hell. Aber die Frage ist, ob im Himmel auf ewig leben oder in der Hölle auf ewig leben. Because the spirit never die. Weil der Geist eines Menschen stirbt nicht. The spirit lives forever. Dieser Geist, der lebt für immer. Abraham is still living. Abraham lebt Paul noch. Is still living. Paulus lebt Because noch. You know, once you live here, aber wenn wir diese Erde verlassen und unseren Körper hier lassen, heaven or hell. Dann gehen wir zu dem Ort, für den wir uns entschieden haben, hier auf Erden. They are both real. Und das sind beides Orte, die wahrhaftig sind. Amen. Amen. He did not, you know, he never changed his word. Und Gott bricht sein Wort nicht. Amen. Mm. He created man. Er hat den Menschen erschaffen. And he created the angels. Und er hat Engel erschaffen. And the angels he did not create to die. Und er hat die Engel unsterblich gemacht. He created them to live forever. Er hat sie unsterblich erschaffen. The spirit never dies. Und der Geist stirbt nicht. And that is why he created hell for them to be there and bound forever. Genau. Und deswegen hat er die Hölle erschaffen, damit der Satan und seine Dämonen einen Ort haben, wo sie auf ewig verschlossen und verbannt bleiben. But here Jesus is saying some people will go to hell with Satan. Aber Jesus sagt hier, einige Leute werden mit dem Satan in die Hölle gehen. Amen. Amen. He said some people will go with Satan to hell. Einige Leute werden mit dem Satan in die Hölle gehen. Amen. Amen. But if you because you refuse to choose Christ. Weil wir uns geweigert haben, Jesus zu wählen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Satan does not want to go to hell. Der Satan will nicht allein in die Hölle gehen. He wants many people to follow him. Er möchte, dass viele Leute mit ihm mitgehen. As many as possible. So viele wie möglich will er mitnehmen. You have opportunity today. Und heute haben wir die Möglichkeit. Before you go to your different homes. Bevor wir nach Hause gehen. To say yes to Jesus. Ja zu Jesus zu sagen. To receive him as your Lord and your ihn Savior. Ihn als unseren Herrn und persönlichen Retter zu akzeptieren. Become a new man. Und ein neuer Mensch werden. Just as He told Nicodemus. Genauso wie er zu dem Pharisäer Nicodemus gesagt you are born again, you cannot inherit the kingdom of heaven. Erst wenn du wiedergeboren bist, kannst du das Königreich Gottes erben. Nicodemus. Das lesen wir in Johannes 3 Amen. Über Nicodemus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. John 3. Johannes 3. To be born again. Wiedergeboren zu sein. There was a man of the Pharisees from verse 1 named Nicodemus. 767, Johannes 3, Vers 1. I wish we would sleep here, all of us. Just receiving Christ, his word. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. Johannes 3, Vers 1. He said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man was a religious man. Dieser Nikodemus war ein religiöser Führer. This will help you to know that having a religion is not having Christ. Das hilft dir auch nochmal zu erkennen, dass Religion zu haben bedeutet nicht Jesus haben. You know the Jew that God talked about is not the Jew as a country. Die Juden, von denen Jesus spricht, sind nicht die Juden, die es irdisch sind, die es wegen ihrer Nationalität sind. The Jew as a country is like Nigeria, it's like Ghana, it's Weil like Germany, Juden it's like everywhere. Nach ihrer Nationalität sind wie jedes andere Land, wie Nigerianer, wie Pakistaner, wie jedes andere Land. It is only through Christ. Christ, you are really the Jew. Es geht darum, dass wir durch Jesus Christus die wahrhaftigen, die geistlichen Juden sind. And that's why Jesus is called the King of the Jews. He's not the King of Israel, King of the Jews. Deswegen wird spiritual Jew. Amen. Deswegen wird Jesus König der Juden genannt, nicht weil er nur der König der Leute ist, die einen jüdischen Pass haben, sondern weil er der König der Leute ist, die Jesus Christus angenommen haben und damit dann geistliche Juden sind, das Volk von Gott sind. Und das lesen wir in der Bibel. Amen. Amen. Oh. The Jew as a country, just like Nigeria as a country. Ja. Denn Juden sind einfach so wie jedes andere Land, jede andere Nationalität. Amen. Amen. Let us look at it again. This man is he was a religious man. And his position was so high. Er war ein religiöser Mensch und seine Position war sehr, sehr hoch. Er war ein Oberster der Juden. Then in verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher, come from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Hier sagt Nikodemus ganz klar, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Jesus, in Vers 3 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? That same question you can also ask him today. Und Nicodemus fragt in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Can he enter the second time into the mother's womb? Kann er nochmal in den Schoß seiner Mutter gehen? And be born. Und wiedergeboren werden? Coming to Christ is being born of God. Aber zu Christus zu kommen heißt geboren zu sein aus Gott. Amen. Verse 5. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Jesus antwortet in Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. We are born of the spirit. Wir sind geboren aus dem Geist, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Amen. Born by your natural mother, you are born by the flesh. Aber wenn wir geboren sind, nur aus von unseren Eltern, sind wir geboren aus dem Fleisch, aus Fleisch und Blut sind wir geboren. It's a marvel now that I said unto you, you must be born again. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. The wind bloweth where it's listed, and thou heareth, and the sound thereof, but can not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Der Wind weht, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nicodemus answered and said unto him, Vers 9. How can these things be? The religious leader. Dieser religiöse Führer hat gefragt, wie kann das möglich sein? Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and knowest not these things? Jesus fragt dann, du bist doch ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Praise the Lord. Halleluja. As religious as you are. So religiös you don't bist know du, the truth. Aber trotzdem kennst du die Wahrheit nicht. You don't know just the baby stuff. Die Basics kennst du nicht. Wiedergeboren zu sein, das gehört doch zu den Basics. It's like going to kindergarten. Das ist so, als ob du in den Kindergarten gehst. You don't know the first, you don't know one. You don't know, how can you know hundreds? Und das verstehst du nicht, obwohl du dich als Oberster der Juden bezeichnest. Praise the Lord. Halleluja. Jesus, look at verse 10 again. Vers 10. Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and knowest not these things? Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have sinned, and you receive not our witness. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Praise the Lord. Halleluja. In Vers 11 sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? If you cannot understand just a, you know, baby things, how can you understand adult things? Er hat gesagt, wenn du die Grundlagen nicht verstehst, wie willst du das Höhere verstehen? Praise the Lord. Halleluja. To be born again. Wiedergeboren zu sein. To be born into Christ's world. Geboren zu werden in die Welt von Jesus Christus. Allow the only true God to become your father. Lass zu, dass der wahrhaftige Gott dein Vater wird. Your coming here is not by accident. Dass wir hier heute sind, ist kein Zufall. Amen. Amen. Your coming here today is not by accident. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Amen. Amen. And this might be the last opportunity for you to have to be saved. Und vielleicht ist es auch die letzte Möglichkeit für dich, wiedergeboren zu werden heute. Your coming here is not by mistake. Dass wir heute hier sind, ist kein Zufall. The Lord wants you to be saved. Der Herr möchte, dass du errettet wirst. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. He does not want you to be destroyed. Er möchte nicht, dass du zerstört wirst. Without him, you will go to hell. Denn ohne ihn werden wir in die Hölle gehen. And if you say no to Jesus, it's automatic yes to Satan. Wenn wir Nein sagen zu Jesus, sagen wir automatisch Ja zum Satan. Praise the Lord. Halleluja. You know, as I'm speaking here, it's getting to people's hearts. Wie ich hier spreche, trifft es einige Herzen. Amen. Amen. Every day we celebrate Christ. Jeden Tag. Including today. Feiern wir Jesus Christus auch heute. Our birthday is celebrating Christ. Unser Geburtstag ist Jesus Christus feiern und nicht das Fleisch. We never celebrate man. Wir feiern nicht Menschen. We celebrate Jesus. Wir feiern Jesus Christus. Amen. It is not about Felix. Es geht nicht um Felix, sondern um Jesus Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that's why that we see Felix are wrong, because it's about, you know, it's not about Felix, it's about Christ Jesus. Und deswegen wird der Tod vor Felix fliehen, weil es Felix um Jesus geht und nicht um Menschen. All these things that you are afraid of, Felix is not afraid of it. All diese Dinge, vor denen die Menschen because Angst he haben. Jesus Felix hat keine Angst davor, weil er Jesus Christus hat. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because Jesus freed him from those evil. Weil Jesus ihn befreit the fear hat of this world. Vor der Furcht, fear of death. Vor dem Tod. Amen. Amen. Fear of the future. Die Furcht vor der Zukunft. Amen. Zukunft. Fear of the past. Fear of the present. Die fear of Zukunft the vor der Vergangenheit, vor der Gegenwart und der Zukunft. Nur Jesus kann uns von all diesen Ängsten befreien. Our celebration is not because we are alive. Wir feiern heute nicht, weil wir am Leben sind. But because we are sons of God. Sondern weil wir Söhne Gottes sind. Amen. Amen. Amen. Our celebration is we because we are sons of God. Unsere Feier beruht darauf, dass wir Söhne Gottes Go sind. Go to 3 John. Dritter Johannes. We are sons of God. Damit wir lesen, inwiefern wir Söhne Gottes sind. Dritter Johannes. Halleluja. Amen. Amen. Dritter John. Dritter Johannes. Oh, let me see. Let me. Okay, 1 John 3. Also erst Johannes. 1 John 3. Vers 3. 1 John 3. 1 Johannes Vers 3. 1. Vers 1. 1 Johannes 889. 1 Johannes 3. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We belong to Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. Vers 1. 1. Johannes 3, Vers 1. He said, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, by which you be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. They don't know Jesus. How will they know me? How will they know Felix? Jesus nicht. Wie sollen sie dann mich kennen? Wie sollen sie dann Felix kennen? Until you know Christ, you can never know Felix. Wenn wir Christus nicht kennen, werden wir Felix nicht verstehen. You know the Jews, they thought they know Jesus Christ. Das jüdische Volk hat gedacht, dass sie Jesus kennen. They said, is he not the son of Joseph, the son gedacht, of Mary? Das ist doch der Sohn Josefs und der Sohn Marias. Den kennt man doch. Mary is not the parents. You know, Mary and Joseph is not the parents of. Of Jesus Christ. Aber Maria und Josef waren nicht die wahrhaftigen Eltern von Jesus. I don't want to go into there because It's another area entirely. Amen. Aber darüber will ich heute nicht sprechen, weil das eine anderen, amen. Andere, ein anderes Thema ist. I will only give you just a little bit of it. Amen. Let me give you. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Yeah. The Holy Ghost conceived Mary. Der Heilige Geist hat Maria dieses Kind gegeben. The conception was done by the power of the Holy Spirit. Die Kraft des Heiligen Geistes hat ihr dieses Kind geschenkt. Und es war nicht Josef, der dieses Kind gezeugt hat. Maria hat nicht durch Josef dieses Kind bekommen. And Mary was not the mother of the son, but the mother of the child. Und Maria war nicht die Mutter vom Sohn, aber sie war die Mutter vom Kind. He was the mother of the body. Sie war the mother of the spirit. Die Mutter von dem Äußeren von Jesus, weil Jesus ja als Mensch gekommen ist. Aber Amen. Sie war nicht die Mutter Gottes. Sie war nicht die Mutter von dem göttlichen Teil von Jesus. God, for God to come here, he need a body. Weil damit Gott hier auf Erden kommt, müsste er eine menschliche Form annehmen. No one can be here physically without a body. Weil auf Erden That's zu sein, Jesus have to come through dafür a body. Braucht man einen Körper. Man braucht einen physischen Körper, damit man hier auf Erden wandelt. For Satan to do anything here on earth, he need a body to go through. Und genauso war das auch bei dem Satan. Er ist auch in einer physischen Gestalt auf die Erde gekommen und hat durch diese physische Gestalt Adam und Eva verführt. Amen. Als Schlange. You can see it through Adam and Eve. He have to, you know, Satan have to go through the serpent. Der Satan ist ein Schlangenkörper. Without a body, no one can be here on earth. Weil man braucht halt einen Körper, damit man hier gesehen wird. You know, if you know, for somebody to die, it means your body die. Your spirit never die. Your body is the part of you that die. Weil wenn wir hier auf Erden sterben, ist es nicht unser Geist, der stirbt, sondern unser Fleisch, unser Körper, das was vergeht, was vergänglich ist. And once your body die, you cannot live here on earth. Und wenn unser Körper weg ist, your body is exsuit. Können wir nicht mehr hier auf Erden sein, weil unser Körper sozusagen dieser irdische Anzug ist, mit dem wir hier auf Erden wandeln. Amen. Amen. And that's why Jesus needed a body. Und deswegen brauchte Jesus einen Körper, damit er hier auf Erden sein kann mit uns. Amen. Amen. Let me leave that. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. Praise Jesus. Hallelujah. Your coming here is not by accident. Dass wir heute hier sind, ist kein Zufall, dass du heute this hier bist. This might be Zufall. The last opportunity for you to be saved. Das ist vielleicht die letzte Möglichkeit für dich, errettet zu werden, Jesus zu akzeptieren als Herrn und Retter. Please, if you want to be saved, let us join us so that we pray for you. Wenn du errettet werden möchtest, dann sag das bitte, dann können wir für dich beten und können wir dich zu Jesus führen. Praise the Lord. Halleluja. Again, we celebrate Christ. Wir feiern Jesus Christus jeden Tag. We belong to Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. Because we belong to Christ. 1 Corinthians 3:23. 1. Korinther. 1 Corinthians 3:23. 3. We will learn to go to the Bible. Vers Amen. 23. We go to the Bible all the time. Wir lernen zur Bibel zu gehen. Amen. 1. Korinther 3. We are not tired of eating ice cream. Yeah, Kartoffel. We should not be tired of the Bible. Wir haben es nicht satt zu essen. Amen. So deswegen sollten wir es auch nicht satt haben, in die Bibel zu gehen. Keiner wird müde vom Essen irgendwann. Man muss immer irgendwie essen. We go to job, we spend 8 hours. We are not tired of Oder wir sind auf der Arbeit und verbringen sehr viele Stunden dort. Und das we machen wir auch. Be tired of Jesus Christ. Deswegen sollten wir auch nicht müde sein von Jesus. Vers 23. 1. Mose 3, 23. Entschuldigung. 1. Johannes. Achso, 1. Korinther 3. 23. It says, you are Christ. 23. And Christ is God. Kann jemand lesen? Can you, who will read, please? Can you read, Chat? Yeah. Ihr aber gehört Christus an. Christus aber gehört Gott an. Amen. Amen. He said, you are Christ. You belong to Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. Amen. Amen. Felix belong to Christ. Felix gehört zu Jesus Christus. Amen. Amen. We belong to Christ. Wir gehören zu Jesus Christus. Because we have chosen Christ. Weil wir uns für Christus entschieden haben. He first chose us. Christ first chose us and we choose him. Christus hat uns zuerst gewählt und wir haben uns für ihn entschieden. He's knocking at your door today. Und er klopft an deiner Tür heute. He's telling you, choose me. Er sagt, wähle dich, entscheide dich für mich. Allow me to save your life. Lass zu, dass ich dein Leben errette. Amen. Amen. There is a destroyer. Weil es everywhere. Gibt einen Zerstörer überall da draußen. That must do his job. Der seine Aufgabe sehr gut tut. This is an opportunity for you to be saved. Und das ist eine Möglichkeit, errettet zu werden heute. Why do we celebrate Christ? Weshalb feiern wir Jesus Christus? We celebrate him because everything was created by him and for him. Wir feiern Jesus Christus, weil alles für ihn und von ihm erschaffen wurde. Let us go to Colossians 1. Everybody, we Kolosser 1. To go together. Kolosser 1. Colossians 1. Colossians 1. Kolosser 1. Colossians 1. Who will help us to read, please? Seite 856. Can you help us? Verse 16. Kolosser 1, 16. Let me say, wait first, please. Verse 16. Okay. Read from 12 to 16. 12 bis 16. Yes. Thank you. Kolosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe dieser der Heiligen im Licht. 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Alles ist for him and by him. Let me speak it. Alles. Alles. Everything. Alles. Praise the Lord. Halleluja. Please accept Jesus. Bitte akzeptiert Jesus Christus. Er liebt euch. Don't allow his love to be in vain. Lass nicht zu, dass seine Liebe vergeblich ist. Amen. Amen. Don't allow his death to be in vain. Lass nicht zu, dass sein Tod vergeblich ist. Praise the Lord. Halleluja. We just read that it is all about Jesus Christ. Wir haben gerade gelesen, dass alles nur um Jesus, dass nur um Jesus Christus geht. Amen. Amen. And that's why when you stand before the true God, he's not going to ask you about you, but about Jesus Christ. Deswegen, wenn wir vor dem wahrhaftigen Gott irgendwann stehen, wird er dich nicht über deine Werke abfragen, sondern wird dich fragen, was hast du mit Jesus gemacht? Wer war Jesus für dich? Amen. Amen. He's not going to ask you about you. Er wird dich nicht über dich ausfragen. How good you have been. Wie gut du warst. Amen. He's going to ask you, what did you do with Jesus Christ? Was hast du mit dem Opfer von Jesus Christus getan? Let me quickly go through. Having religion is not having Christ. Then we close. Amen. Religion zu haben ist nicht Christus zu haben. Christ did not come with religion. Christus kam nicht mit Religion. He was not a religious man. Er war kein religiöser Mensch. In fact, he hated religion. Eigentlich hat er sogar Religion gehasst. Praise the Lord. Hallelujah. He warned them. He warned the religious people. He was all. He warned them. Er hat sie immer wieder ermahnt. Amen. Amen. If you go to Matthew 23, immer from wieder 1 ermahnt. To the end, go and read it yourself at home. Nochmal. He warned Matthew 23 from Matthäus 1 to the end. 23, 1 bis zum Ende. Da lesen wir ganz klar, wie Jesus diese religiösen Menschen immer wieder ermahnt und sie in ihnen sagt, dass das, was sie machen, nicht richtig ist. He never warned the prostitutes. Aber die Prostituierten, die Zöllner, die hat er nicht ermahnt. He warned the religious people. Er hat die religiösen Menschen ermahnt. Amen. Amen. Because the religious people, they believe they don't need him. Weil die religiösen Menschen so viel von sich gehalten haben, dass sie geglaubt haben, ihn nicht zu brauchen. They believe that what they do is their salvation. Sie haben they geglaubt, can be clean without Jesus Christ. Sie können durch ihre eigenen Werke vor Gott bestehen. Sie brauchen Jesus nicht. Sie brauchen keinen Retter. Amen. Amen. But the prostitutes, they look that they need Jesus. Aber die Prostituierten, die Zöllner, die Diebe, sie wussten, dass sie schlechte Menschen sind. I need a savior. Und einen Retter brauchen. I thank God I have him. Und ich danke Gott, dass ich ihn habe. Christ's kingdom is not a religious kingdom. Das Königreich von Jesus Christus ist kein religiöses Königreich. It is a heavenly world. Es ist eine himmlische Welt. It is a heavenly kingdom. Es ist ein himmlisches Königreich. And not earthly kingdom. Und kein irdisches Königreich. Jesus Christ did not come for religion. Jesus kam nicht für Religion. He came for a kingdom. Er kam für sein Königreich. A kingdom, you know. In Matthew 4, verse 17. In Matthäus 4, 17. You know, when he started preaching his message. Als er anfing sein Königreich zu verkündigen, da gab es nichts von Religion, was er angesprochen hat. Matthäus 4, Vers 17. Vers 17. Matthäus 4, Vers 17. Matthew 4, Vers 17. Vers 17. Seite? 693. Amen. He said, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. He came with a kingdom, er kam mit einem Königreich und nicht mit einer Religion. Amen. Amen. And he called that kingdom the kingdom of heaven. Und hat dieses Königreich das Königreich des Himmels genannt. Two kingdoms on earth. Denn es gibt zwei Königreiche auf dieser Welt. The kingdom of this world and the kingdom of heaven. Das Königreich dieser Welt und das Königreich des Himmels. It's either you belong to Christ or you belong to Satan. Und entweder gehören wir zu Jesus Christus oder wir gehören zum Satan. It's either you belong to the kingdom of heaven or you belong to the kingdom of this world. Entweder gehören wir zum Königreich dieser Welt oder wir gehören zum Königreich von Christus. If you go to Luke 4, verse 5, Lukas 4, Vers 5, Satan showed Jesus the kingdom of this world. Da hat Satan Jesus die Königreich dieser Welt sogar gezeigt. Amen. Amen. He showed Jesus the kingdom of this world. Er hat Jesus die Königreich dieser Welt gezeigt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Because of time, let me just quickly run through this place, then we close. Satan's kingdom are so many. Und das Königreich des Satans, es hat viele Seiten. In this world you have different countries. In dieser Welt different hast du verschiedene kingdoms. Länder. UK ist ein Kingdom. United Vereinigte Königreich beispielsweise. How do you call it? UK. United Kingdom. Genau, das Vereinigte Königreich. Is UK a religion? Aber ist das Vereinigte Königreich eine Religion? Nein, es ist eine Religion. Es ist ein Land. And Jesus Amen. Said here, he said, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesus sagt, tut Buße, denn das Königreich des Himmels ist nah. He did not say religion is at hand. Er hat nicht gesagt, Religion ist nah. A kingdom is at hand. Sondern ein a kingdom is not, it's never a religion. Nah. Weil ein Königreich ist keine Religion, es ist eine, ein I'm here with my own country. With my government. Ich bin hier mit meinem eigenen Land, mit einer eigenen Regierung, sagt Jesus. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are from Nigeria. Wir beispielsweise sind aus Nigeria. And the part in our tribe we have the Benin Kingdom. Und in unserem Stamm gibt es das Königreich von Benin. You know, Benin Kingdom is not a religion. Aber das Königreich von Benin ist keine Religion. Just like UK is not a religion. Genauso wie das Vereinigte Königreich auch keine so Religion also the kingdom of heaven is not a religion. Genauso ist auch das Königreich des Himmels keine Religion. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Halleluja. The kingdom of God is the only. The kingdom of God is the only message Jesus preached when he came. Das Königreich Gottes ist die einzige Botschaft, die Jesus gepredigt hat hier auf Erden. It is only the kingdom of heaven he talks about. Er hat immer nur über das Königreich des Himmels gesprochen. He never talked anything about religion. Er hat nicht über Religion gepredigt. All he talked about, all he preached was about the kingdom of heaven. Alles was er immer gesagt hat, country. Es ging immer um sein Land, um seine Nation, also wie Dinge in seinem Königreich, in seinem himmlischen Königreich. He never preached Christianity. Er hat nicht das Christentum gepredigt. He never preached religion. Oder Religion hat er auch nicht gepredigt. People embrace religion. Leute and they call it Christ. Akzeptieren Religion und nennen das Jesus, aber das funktioniert nicht. They embrace religion. Sie akzeptieren Religion, aber verweigern Jesus dabei. If you embrace Christ, wenn wir Christus in John 4, verse 13 and 14, wie wir in Johannes 4, Vers 13 lesen. Tell that woman at the well, if you drink my water, you will never taste no longer. Er hat zur Samariterin gesagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du niemals wieder durstig sein. If you embrace me, you will be satisfied. Wenn ihr mich empfängt, werdet ihr für immer zufrieden sein. You will not pursue what people are pursuing. Ihr werdet nicht auf der Jagd nach den Dingen dieser Welt sein. Those what is pursuing, they will never pursue. Und das, was der Welt hinterherjagt, wird dir nicht hinterherjagen. Amen. Halleluja. Alles gehört mir, sagt Jesus. We will only go to John 6 because of time again. Amen. Go to John 6, please. Johannes 6. Yeah. Amen. We have it in two places. John 4, verse 13 and 14, then John 6. From verse 32. Johannes 6, Vers 32. Praise the Lord. 770, Seite 770. John 6, from verse 32. Seite 771. You know, I love this place so much. Ich liebe diese Stelle. If you really, if you are of Christ, you will love here. Wenn du zu Christus gehörst, wirst du auch verstehen, weshalb. From verse 32. Johannes 6, Vers 32. We don't only read to 35. 32. Then Jesus 32. Said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father gave you the bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. 33. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. They said they unto him, Lord, evermore give us this bread. Verse 35. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me, never 34. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit dieses Brot. 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. All you need is Jesus Christ. Alles, was wir brauchen, ist Jesus Christus. Amen. Amen. It's not those things that you think you are in need of. Es sind nicht die Dinge, die wir meinen zu brauchen. Amen. Wir brauchen. What you need is Christ Jesus. Was wir brauchen, ist Christus Jesus. Again, they embrace Moses. Sie haben Mose akzeptiert. And they call it Christ. Und haben es Christus genannt. Embracing Moses is not embracing Christ. Aber Mose zu akzeptieren heißt Jesus Christus zu akzeptieren. If you see the Jews, look at the Jews. Wenn wir uns das jüdische Volk anschauen. The Jews that Jesus said to them, he said, your father, the devil, is a liar. You know, they embrace Moses. For them, it's all about Moses. Und zu den Juden, zu denen Jesus gesprochen hat, die den Satan als Teufel, die den Satan als ihren Vater haben, das sind die, die Mose akzeptiert haben, aber nicht Jesus Christus akzeptiert haben. Amen. Amen. He called your father the devil. Er hat ihren Vater den Teufel genannt. No, you know, Moses is not a savior. Weil Mose war kein Retter. Amen. He was a servant. Er war ein Diener Gottes. It's only Jesus that is a savior. Nur Jesus ist der Retter. Isaiah 9. Let's go to Isaiah 9. Jesaja 9. Das ist im Alten Testament. Amen. Jesaja 9. Altes Testament. Praise the Lord. Halleluja. It talks about Jesus here. Hier geht es um Jesus. Let me just help you. Die Stelle macht das noch mal klarer. Verse 6. Jesaja 9. This here is very interesting. In der deutschen Version ist es Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Amen. Seit 508. Two, can you help us to reach it? Praise the Lord. Hallelujah. He said, for unto us a child is born. A child is born, but a son is given. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. A child, Mary born the child, but the son is being given. It's a gift. Maria hat dieses Kind geboren, aber der Sohn, das wurde uns von Gott gegeben. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That will help you to know that Jesus Christ is God. Das zeigt uns nochmal, dass Jesus Christus Gott ist und dass er unvergleichlich ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Embrace Christ. Empfange Jesus Christus religion. Und verweigert Religion. Amen. Amen. Embrace Jesus Christ. Empfange Jesus Come Christus. To Jesus Come Christ. To Jesus Christus. Submit to Jesus Christ. Übergebe dich Jesus Christus. Paul was once Paul was once like Nicodemus. Paulus zum Beispiel, der war früher auch wie Nikodemus. Amen. Ein sehr religiöser Mensch. He was once like Nicodemus. Er war ein sehr religiöser Mensch. I thank the Lord that he changed him. Aber der Herr hat ihn verändert. To go to Galatians 1. Und das lesen wir in Galater 1. Verse 13 to 16. 13 bis 16 lesen wir das. Praise the Lord. Halleluja. From religious man to preaching of Christ. Er wurde verändert von einem religiösen Menschen zu einem Menschen, der Jesus Christus predigt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Bible is written by God. Die Bibel wurde von Gott geschrieben. You know, people question the Bible. Who wrote Leute the Bible? Fragen sich, wer hat diese Bibel überhaupt geschrieben? Everywhere in the Bible is telling you it's God that wrote it. Aber die Bibel selbst sagt uns, dass es Gott selbst, der das in 2 Timothy 3, verse 16 and 17, please listen to it at all. And go there and check it. In 2 Timotheus 3, Vers 16 und 17, lesen wir ganz klar, dass die Schrift, das, was wir lesen, geschrieben worden ist von Menschen, die durch den Heiligen Geist geschrieben haben. And 2 Peter 1, verse 20 and 21 said the same thing. Und in 2. Petrus, that the Bible is written by the Holy Spirit. 2021 lesen wir es auch, dass die Bibel vom Heiligen Second Geist Peter. Geschrieben worden ist. 2. Peter. 2. Petrus. 2. Peter. 2. Petrus. 20 und 21. He said, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Amen. 886. Seite 886. The Bible is not a novel. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Die Bibel ist kein Roman wie jeder andere. Where you read and just interpret it as you like. Es ist kein Roman, den wir so lesen und deuten, wie es uns passt, wie es unsere Denkweise passt. Amen. Amen. And you just interpret it as you like. Und wir es so deuten, as wie you es want, uns gefällt. As you understand it. Wie wir es verstehen, das geht nicht. That is not the Bible. Das ist nicht die Bibel. Amen. Amen. The Bible is written by God himself. Die Bibel wurde von Gott selbst geschrieben. And that is why the Holy Ghost is to interpret the Bible. Deswegen muss auch der Heilige Geist uns die Bibel deuten, damit wir wissen, was Gott uns mit dieser Bibel, mit diesen Worten sagen wollte. Verse 21, look at verse 21. Are we there, please? He said, for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Denn niemals, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch Menschenwillen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. The Bible is not a religious book. Die Bibel ist kein religiöses Buch. Because the Bible called itself, he called himself a testament. Denn Bibel nennt sich selbst ein Testament. A testament. Ein Testament. Old and New Testament. Es ist aufgeteilt in Altes und Neues Testament. All of you, I hope you know what testament is. Ich hoffe, ihr wisst, was ein Testament ist. Anytime you open the Bible, you are not opening a devotional book. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel öffnen, öffnen wir damit kein Ratgeber oder sonstiges. It is a legal document. That's the Bible. Dokument. It is a law book. Es ist ein Gesetzesbuch. Amen. Amen. It has the spiritual and the physical part. Es hat einen geistlichen Teil und einen physischen Teil. And the Bible is also called a covenant. Und die Bibel wird auch ein Bündnis genannt. Ein covenant Bündnis. Book. Ein Bündnis. The covenant with Christ. Ein Bündnis, das wir mit Jesus Christus haben. Again, it is a law book. Es ist ein Gesetzesbuch. In it, it is the promise. In it is the promise of the government to his people. Und in diesem Buch sind die Versprechen des Reiches, des Königreiches. The Holy Ghost is the author of the Bible. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. The same Holy Spirit. Der gleiche Heilige Geist. Is to reveal what is written here. Muss dir dann auch natürlich sagen, was hier steht. Just like John 16, Jesus said. Genauso wie es in Johannes 16 Jesus gesagt hat. Amen. Amen. He said the Holy Ghost will reveal the whole truth to us. Der Heilige Geist muss uns die Wahrheit offenbaren, muss uns sagen, was hier steht. We'll close with Galatians 1 verse 12. Look at what Paul says. Galater 1 Vers 12. Galatians 1 verse 12. Galater 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Galater 1. Vers 12. Seite. That you have a religion does not mean you have Christ. Dass du eine Religion hast, bedeutet nicht, dass du Christus hast. Galater 1 Vers 12. You know, religion have many ways to their God. Religion hat viele Wege zu ihren Göttern. 845. Religion have many ways to their God. Religion hat viele Wege zu ihren Göttern. 845. Amen. Amen. But Jesus said, I am the only way. Aber Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. You know, these religious founders, they never say, come to me, I'm God. All diese religiösen Gründer würden niemals behaupten, dass sie selbst Gott sind und dass man zu ihnen kommen soll, wenn man Gott sucht. Amen. Like Muhammad. Die Muhammad beispielsweise. You know, Buddha, the founder, they never say, come to me. Oder Buddha oder andere religiöse Gründer, sie würden niemals behaupten, Gott zu sein. They always say, go to God. Sie sagen immer, geh zu Gott. But Jesus said, come unto me. Aber Jesus ist der Einzige, der sagt, komm zu mir. Ich bin Gott, komm zu mir. Das sagt Jesus, Matthäus 11. Amen. Amen. Jesus is of another class. Jesus gehört zu einer anderen Ebene. Amen. Amen. You cannot compare him. Wir können ihn mit niemandem und nichts vergleichen. To any religion. Mit keiner Religion vergleichen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 1 verse 12. Galater 1 Vers 12. Amen. Amen. He said, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Ich habe es auch nicht, Vers 12, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paul said, what he wrote here is Paulus not sagt, from people. Das, was er hier geschrieben hat, ist nicht von Menschen. It came directly from es kommt direkt Christ. Von Christus. So also the message here. Genauso auch die Botschaft hier, die verkündigt wird. Sie kommt direkt von Christus. Please come to him. Deswegen kommt zu Christus. Accept him as your Lord and Savior. Akzeptiert ihn als euren Herrn und Retter. Tomorrow might be too late. Morgen ist es vielleicht schon zu spät. The days are evil. Weil die Tage sind böse. Amen. Amen. Allow Jesus to save you. Lass zu, dass Jesus dich rettet. Amen. Amen. Again, don't allow his death to be in vain. Lass nicht zu, dass sein Tod vergeblich war für dich. A lot of us have been pursuing religion. Viele von uns waren hinter Religion her. But we reject Christ. Aber wir haben Jesus verweigert, links liegen gelassen. Amen. Amen. Come to Christ. Komm zu Jesus Christus. Embrace him. Akzeptiert ihn. Allow him to be your savior. Und lass zu, dass er dein Herr und allow Retter him ist. To be your God. Lass zu, dass er dein Gott he ist. Save you. Er wird dich retten. Don't be ashamed. Schäme dich nicht. Amen. Amen. Don't be ashamed of Jesus Christ. Schäme dich nicht für Jesus Christus. He was not ashamed of anything when he came here. Für nichts geschämt hier, als er auf Erden war. If not, he could have not been able to save us. Sonst hätte er nicht für uns retten können. Amen. Amen. Don't be ashamed of Jesus Christ. Schäme dich nicht für Jesus Christus. I'm so proud of Jesus. Ich bin stolz auf Jesus Christus. We are so proud of wir sind stolz auf Jesus Christus. We will continue to be proud of Jesus Christ. Wir werden stolz sein auf Jesus Christus. Separate us from him. Und nichts wird uns von ihm trennen können. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we close here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So please, if you have any question. Hat jemand eine Frage zur Predigt von heute? Amen. In all, I just glanced through them a little bit because of time. Amen. Ich konnte jedes Thema leider nur etwas anschneiden wegen der Zeit. Mm-hmm. Aber ja. But there are more deeper than that. There are a lot of things we could have still learned, but we have other things to still do. Ja, jede Sache, die ich angeschnitten habe, hat noch eine andere. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Okay. Please stand up. Okay. Okay. Da möchte jemand Jesus empfangen. Möchte noch jemand Jesus empfangen, damit wir zusammen beten können und aufstehen please, möchte? If you want to receive Jesus Christ, stand up and let us pray together. Receive him as your Lord and your Savior. Empfangt Jesus Christus als euren Herrn und Retter. Don't allow this opportunity. Lasst nicht zu, dass diese Gelegenheit just go away. An euch vorübergeht. Just like that. So einfach so. The Lord want to save you. Der Herr möchte dich retten. He love you so much. Er liebt dich so sehr. The Bible says, what shall it profit a man? Die Bibel sagt ganz klar, was bringt es einem Menschen, if he gain the whole world, wenn er die ganze Welt gewinnt, and lose his soul. Aber seine Seele verliert. Amen. Amen. If everything in this world belong to you. Wenn er alles hier auf dieser Welt hat. And at the end you go to hell. Aber dann am Ende in die Hölle geht. How many years are you going to spend here on earth? Wie viele Jahre wird man hier auf Erden verbringen? If you are too old, maybe 200 years. Vielleicht wirst du 200 Jahre alt. Oder 150 Jahre alt. But that very place, aber die Ewigkeit ist ewig. Is forever. Himmel und Hölle ist ewig. So choose that of forever. Wählt das für ewig. That you'll be with Jesus Christ. Dass ihr für immer bei Jesus Christus sein könnt. Von hier an schon. Amen. Please. Don't be ashamed. Schämt euch nicht. Amen. Amen. Just stand up and let us pray for you. Steht auf und dann können wir für euch beten, wer aufstehen möchte. Use this opportunity to say yes to Jesus and let Satan be ashamed. Nutzt diese Gelegenheit, Jesus zu akzeptieren, damit der Satan sich schämt. Allow Satan to be ashamed. Der Satan soll sich schämen. Allow him to be defeated in your life. Er soll ein Versager sein in deinem Leben. Amen. Amen. It's not about black and white. Es geht nicht um schwarz und weiß. It's about Jesus Christ. Es geht um Jesus Christus. You know, this color is going to be destroyed. Weil diese Hautfarbe, die hat ein Verfallsdatum. You know, when death comes, it doesn't matter black or white. Aber wenn der Tod kommt, ist es egal, ob du schwarz, weiß oder grün gestreift bist. Look at common corona. Beispielsweise it's pursuing corona, them everywhere. Was Menschen umbringt. It's pursuing them everywhere. Was die Menschen jagt. The only savior is Jesus Christ. Aber der einzige Retter allow ist Jesus him Christus. To save you. Lass zu, dass er dich rettet. Amen. Amen. Come to him. Komm zu ihm. Amen. Amen. And let Satan be put to shame. Damit der Satan sich schämt. He loves you so much. Jesus liebt dich. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Can you come to the front? Okay. Praise the Lord. Halleluja. I'm so happy for my sister. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He's so wonderful. He's so wonderful. Amen. Amen. He's so wonderful. So, you know, today is a great day. Heute ist ein schöner Tag. The Bible said there's joy in heaven. Bibel sagt, der Himmel freut sich. For over just one person that repents. Über eine Person, die Buße tut und zu Jesus kommt. Amen. Amen. Amen. And receive him as his Lord und die ihn akzeptiert als seinen Herrn und Retter. Praise the Lord. Halleluja. The Lord is so happy, right? Der Herr freut sich. He's saying, my debt is not in vain. Er sagt, mein Tod ist nicht vergeblich. It's going to be plus one today. Plus eins. Amen. A newborn baby is going to ein be neu born. Geborenes Baby im Königreich. Hey, Kingdom of Heaven. Im Königreich des Himmels. Amen. Amen. Paul said we are to rejoice because our names are written in heaven. Paulus sagt, wir sollen uns freuen, weil unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. If your name is not in heaven, your name is in hell. Aber wenn unser Name nicht im Himmel geschrieben steht, steht er in der Hölle geschrieben. You choose where your name is to be written. Wir entscheiden, wo unser Name geschrieben steht. Praise the Lord. Halleluja. Please, if you cannot say yes here, wenn du hier nicht ja sagen kannst, kannst du auch zu Hause dir die Botschaft nochmal anhören. And tell the Lord to help you. Und nicht da für Jesus entscheiden. Amen. Amen. We never force anybody. Denn der Herr zwingt niemanden to come to Christ. Zu Christus zu kommen. But the Lord said, call me early. Aber der Herr sagt, ruft mich früh, damit ich für euch da sein kann. Because the next minute may be too late. Weil die nächste Minute kann schon zu spät sein. Jesus can come at any time. Jesus kann zu jeder Zeit wiederkommen. Amen. Amen. People just die, you know, they sleep, they never even wake up. Leute, they just sleep and never wake up. Schlafen ein und sterben einfach im Schlaf. Amen. Through accident, people die. Oder haben einen Autounfall. After death is over. Aber nach dem Tod ist das Gericht, nach dem Tod ist es vorbei. That you are still here is an opportunity. For you to choose Jesus. Aber dass du immer noch hier auf Erden bist, ist eine Möglichkeit, Jesus Christus zu empfangen. Your body here gives you a visa to choose Jesus. Dein Körper hier gibt dir die Möglichkeit, Jesus zu empfangen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we are going to pray for our sister. Wir werden jetzt beten für unsere Schwester. Praise the Lord. Hallelujah.